Hörte der Sohn Gottes auf, Gott zu sein, als er Mensch wurde? Nein, der Sohn Gottes wurde Mensch, ohne aufzuhören, Gott zu sein. In Gott gibt es keine Veränderung. Ja, also der Sohn Gottes fängt an, Mensch zu sein, aber er hört nicht auf, Gott zu sein.